Rubrik Musikgeschichte. Erste Kollegstunde, was ist Musik? Autor Dr. Michael Zimmermann. Der Heilige Vater zeigte sich sehr erfreut über mein Kommen. Er unterhielt sich lange mit mir und stellte verschiedene Fragen. Immer wieder blätterte er in unserem Antiphonar wie in einem Wunderding und repetierte für sich die Regeln, die ihm vorangestellt sind. Und er stand von dem Platz, wo er saß, nicht eher auf, als bis er endlich einen Vers, dessen Melodie er noch nie gehört hatte, zu seiner Zufriedenheit auswendig gelernt hatte. So erfuhr er mit einem Mal an sich selbst, was er bei anderen kaum glauben konnte. Der hier spricht, das ist der Benediktinermönch Guido von Arezzo. Er berichtet voller Stolz seinem Ordensbruder Michael von dem Besuch, den er Papst Johannes dem 19. abgestattet hat. Der Ruhm der Singschule an der Kathedrale von Arezzo, die Guido leitete, war nämlich bis zu den Ohren des Papstes gedrungen. Und er fragte sich, wie es möglich sei, dass die Knaben dort gregorianische Gesänge, die sie noch nie gehört hatten, nur nach der musikalischen Schrift lernen und richtig singen konnten. Dreimal schickte er einen Boten zu Guido mit einer Einladung nach Rom. Guido machte sich trotz seiner schwachen Gesundheit im Sommer, wahrscheinlich dem Sommer des Jahres 1028, auf den Weg und er brachte dem Papst ein Gesangbuch mit, das er, wie damals üblich, mit Neumen, also grafischen Andeutungen des Melodienverlaufs versehen hatte, nur mit dem Unterschied, dass diese Neumen auf Notenlinien im Terzabstand wie unsere Noten heute eingezeichnet waren. Zwei dieser Linien waren durch Farben hervorgehoben. Gelb die Linie, die die Tonstufe C, rot die Linie, die das F repräsentierten. So ließen sich tatsächlich nicht nur die melodischen Linien ungefähr, sondern die genauen Intervalle und Töne aus den Neumen ablesen. Der Papst war beeindruckt. Viele Musikkulturen haben musikalische Schriften, Notationen ausgebildet, mithilfe derer die Tonstufen oder Intervalle einer Melodie festgehalten werden. Aber auch der Rhythmus, Verzierungen und sogar die besondere Art, wie ein Ton auf dem Instrument oder mit der Stimme hervorgebracht werden soll. Aber diese Notationen spielen in ihrer jeweiligen Musikkultur nicht dieselbe Rolle wie die Noten in der unseren. Unsere Noten stellen den Anspruch, uns ein Musikstück, das wir noch nicht kennen, beibringen zu können, wie ein wirklicher Lehrer. Ja, im Grunde besser als ein Lehrer. Denn wenn wir einen Lehrer nachahmen, übernehmen wir auch seine Eigentümlichkeiten und Manierismen. Erarbeiten wir uns aber ein Musikstück aus den Noten, so können wir es frei auf unsere Weise interpretieren, weil wir ja das Wesentliche, und das ist das, was in den Noten steht, erfasst haben. Die alten Griechen hatten nicht nur eine Notation, sondern gleich zwei entwickelt. Zuerst eine für das Instrumentalspiel, dann eine für den Gesang. Beide Schriften waren vom Alphabet abgeleitet, also unanschaulicher als Guidos Neumen, die den Tonhöhenverlauf grafisch darstellten, dafür aber mit Zeichen versehen, die den Rhythmus andeuteten, während der Rhythmus in Guidos Neumen fast ganz unbezeichnet bleibt. So können wir das kleine Liedchen des Saikelos, das auf einer Grabstele aus dem 1. Jahrhundert nach Christi Geburt eingemeißelt ist, vollständig in unsere moderne Notenschrift übersetzen. Dennoch wäre kaum ein Grieche, der das Lied nicht kannte, auf den Gedanken gekommen, es vom Blatt zu singen. Denn im Unterschied zu uns glaubten die Griechen nicht, dass das Wesentliche an der lebendigen Musik die Tonhöhenstruktur sei und dass sich ihr lebendiger Rhythmus durch rational fassbare Tondauern darstellen lasse. Und auch wir glauben das ja nur mit halbem Herzen und in Bezug auf eine ganz bestimmte Art von Musik. Schon ein Walzer lässt sich mit unseren Noten nicht genau darstellen. Ein junger Japaner, der fantastisch Klavier spielen kann, aber noch nie einen Walzer getanzt hat, wird, wenn er einen Chopin-Walzer vor sich hat, zwar federlos spielen, was in den Noten steht, nur eben keinen Walzer. Und denken Sie an all die Arten der Musik, in denen es auf die Person des Interpreten ebenso sehr, wenn nicht mehr ankommt, als auf die Noten. Maria Callas in der Oper, die Chansons von Barbara, der ganze Bereich des Jazz und der Rockmusik. Hier liegt das Wesentliche gerade in kleinen, bewussten Abweichungen vom Metrum und von den reinen Tonhöhen, im Vibrato oder Mangel des Vibratos, in einer nasalen oder kehligen Tongebung. Kurz, der Ton macht hier die Musik, aber nicht im Sinne der notierbaren Tonhöhe oder Tondauer. Obwohl also die Notenschriften der Griechen viel genauer waren als die Notenschrift, die Guido dem Papst vorlegte, gebrauchten sie sie nur als Gedächtnisstütze. Sie waren ebenso wie noch Isidor, der Bischof von Sevilla, der um 630 die Grundbegriffe der antiken Bildung in seinen Etymologie zusammenfasste, der Meinung: Wenn die Töne nicht von einem Menschen im Gedächtnis behalten werden, vergehen sie, denn aufschreiben kann man sie nicht. Außer dem Saikelos-Liedchen sind uns von der Musik der Griechen nur ein paar spärliche Reste auf Papyrus erhalten, sowie die Schriften der Musiktheoretiker. Diese Schriften sind voll von mathematischen Untersuchungen über das Tonsystem. Manche behandeln auch das Metrum und den Rhythmus. Andere die Wirkungen der verschiedenen Tonarten auf die Seele. Aber darüber, wie die griechische Musik geklungen hat, erfahren wir von den griechischen Theoretikern so gut wie nichts. Denn eben weil man die praktische Musik als etwas Irrationales betrachtete, hielten sich die Theoretiker an das hinter der Praxis stehende Tonsystem, an das, was sich mit mathematischen Proportionen erklären lässt, an das Rationale und Ewige, was nicht den Moden des Zeitgeschmacks unterworfen ist. Und das spiegelt sich in der Überlieferung wider. Uns sind 7 Tragödien von Sophokles in zahlreichen, sorgfältigen Handschriften erhalten. Wir wissen, dass er die Chöre darin von 15 attischen Bürgern hat singen und tanzen lassen. Es wäre ein leichtes gewesen, außer dem gesungenen Text, der das Metrum, also die Abfolge von kurzen und langen Silben, schon in sich enthält, auch die Tonhöhen schriftlich zu überliefern. Aber man hat es nicht getan. Und das scheint zweierlei zu beweisen. Erstens, man war der Meinung, wer nur das Metrum und den Tonhöhenverlauf einer Melodie kennt, der kennt die Melodie noch lange nicht. Und zweitens, als das Werk des Sophokles betrachtete man den Text seiner Tragödien. Die Melodien sah man, ebenso wie die Tanzschritte und Figuren, als einen Teil der Inszenierung an. Etwa so, wie wir in den Partituren des Ringes des Nibelungen von Richard Wagner zwar den gesungenen Text und die Noten als Teil des Werkes ansehen, der bei der Aufführung für uns verbindlich ist, nicht aber die Beschreibungen des Bühnenbilds und der Kostüme. Das griechische Wort für einen Dichter ist poietes, einer, der etwas macht. Und der Unterschied von machen und tun auf Griechisch, von poiein und pratein, besteht, wie Aristoteles feststellte, darin, dass das Tun seine Vollendung in sich selbst hat. Wenn man Sport oder Politik treibt, einem Freunde hilft oder jemand, den man kennt, nicht grüßt. Das Machen dagegen vollendet sich in einem Werk, das übrig bleibt, wenn der Macher schon verschwunden ist. Haus, Buch oder Gemälde. Aber wir reden doch vom Musikmachen und meinen damit das Musizieren. Das Musizieren um seiner selbst willen, ohne dass hinterher etwas Gemachtes, ein Werk zurückbleibt. Das hängt mit einer Überempfindlichkeit der deutschen Sprache zusammen, die, um den Unterschied zwischen Tun und Machen Rechnung zu tragen, dem Wort Tun überhaupt alle konkreten Objekte verweigert. Man kann nur alles oder nichts, seine Pflicht, das Rechte und das Falsche, Gutes oder Böses tun. Aber seine Schularbeiten muss man machen, auch wenn sie darin bestehen, Vokabeln zu lernen. In diesem Falle sind die Briten korrekter. Auch sie unterscheiden ja zwischen to do und to make. Und ein englischer Schüler tut seine Schularbeiten, während er sich Tee macht. He does his homework while he makes his tea. Genau genommen ist das Musikmachen also ein Tun, eine Praxis. Aber neben dem Musikmachen, das in Wirklichkeit ein Tun ist, gibt es das Komponieren. Und der Komponist ist im strengsten Sinn ein Macher, ein Poietes. Früher nannte man ihn ja auch einen Tondichter. Er schafft musikalische Werke, die auch dann noch bestehen, wenn er nicht mehr da ist. Man muss sich aber einmal klar machen, was für eine seltsame Idee das ist. Das musikalische Werk. Ein dauerhaftes Kunstwerk aus flüchtigen Tönen. Es ist die Idee, durch die sich unsere, die abendländische Musikkultur, von allen anderen unterscheidet. Ohne die Notenschrift wäre sie schwer denkbar. Aber die Notenschrift allein ist keine hinreichende Bedingung, denn die Griechen besaßen gleich 2 davon und trotzdem betrachteten sie an einem Chor des Sophokles nur das als Kunstwerk, was uns als das Außermusikalische daran erscheint, den Text. Die Notenschrift musste also selbst den Status eines Textes erwerben, damit ein aufgeschriebenes Stück Musik als ein Poema, als Werk im selben Sinne wie ein Gedicht betrachtet werden konnte. Ein literarischer Text hält von der lebendigen Rede die Worte fest. Die Rede besteht aber nicht nur aus Worten, sondern auch aus Tonfällen, Rhythmen und Gebärden. Und wir alle wissen aus Erfahrung, dass Tonfall, Rhythmus und Gebärde oft sprechender sind als die Worte. Literatur aber lässt das Wort als die Substanz, das Wesentliche an der Rede erscheinen. Tonfall, Rhythmus und Gebärde als Akzidenzien, als etwas, das nicht zum Wesen gehört, sondern zufällig und fast beliebig ist. Und zur Kunst eines Schriftstellers gehört es, durch Wahl und Stellung seiner Worte, das Wie, Tonfall, Rhythmus und Gebärde möglichst eindeutig zu suggerieren. Damit die Notenschrift denselben Status erlangen konnte wie der literarische Text, musste die lebendige Musik ebenfalls in ein Was und ein Wie, Substanz und Akzidenz, Wesentliches und Zufälliges zerteilt werden, die zentralen und die peripheren Toneigenschaften. Und zum Zentralen, zur Substanz der Musik, wurde das erklärt, was sich eindeutig notieren ließ, die in Zahlenproportionen fassbaren Tonhöhenintervalle und Tondauern, das Rationale an ihr. Das Irrationale dagegen wurde zur Sache des Geschmacks und der Interpretation. Die Teilung der Musik in zentrale und periphere Toneigenschaften war ein schwerer Eingriff. Und sie muss vielen Musikern zuerst wie eine ungeheure Verarmung vorgekommen sein. Ohne Not von sich aus wären sie wohl nicht darauf verfallen. Was aber trieb sie dazu? Es war die Politik, die diesen Vorgang auslöste. Wenn Europa je mehr war, als die geografische Bezeichnung für einen Zipfel Asiens, der Afrika vorgelagert ist, dann als Programm oder Idee. Ein früher Name für diese Idee war Christenheit. Er wurde zu einem politischen Schlagwort bei der Abwehr der Araberoffensive, die im 7. Jahrhundert einsetzte. Die karolingischen Könige und das Papsttum strebten gemeinsam danach, die Christenheit zu einer Einheit zusammenzufügen. Ein Teil ihrer Strategie war die Verbreitung derselben lateinischen Liturgie in allen Ländern. Dafür war es notwendig, die gültige Fassung des Kirchengesangs festzustellen. Eine Fassung, die italienischen Ohren gefallen, aber trotzdem von fränkischen, niedersächsischen, batavischen und irischen Kehlen hervorgebracht werden konnte. Um diese Fassung kodifizieren, sie als einen heiligen Text niederschreiben zu können, wurde eine Notenschrift entwickelt, die allen anderen darin überlegen ist, dass sie den Gesang nicht nur in seine einzelnen Töne zerlegt, sondern die Stimmbewegung und den Zusammenhang der Töne grafisch anzeigt. Zuerst nur als Gedächtnisstütze tauglich, wurde sie bald durch die Erfindung der Notenlinien so weit vervollkommnet, dass, wie Guido von Arezzo stolz bemerkte, auch jemand, der eine Melodie noch nie gehört hatte, sie, entsprechende Übung vorausgesetzt, vom Blatt singen konnte. Aber was die irischen, niedersächsischen und fränkischen Chorknaben da vom Blatt sangen oder aber ihrem Lehrer nachsangen, der gregorianische Gesang, das war ja nicht die Musik ihres Volkes oder Stammes, sondern eine musikalische Fremdsprache, ebenso fremd wie das Latein, in dem die Texte abgefasst waren, die zu den Gesängen gehörten. Darum konnten die Lehrer schon froh sein, wenn die Schüler schlicht die richtigen Töne sangen, ebenso wie heute ein Klavierlehrer schon zufrieden ist, wenn sein Schüler wenigstens die Noten eines Menuetts aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach richtig spielt. In beiden Fällen haben wir es mit einem entfremdeten Musizieren zu tun. Und Entfremdung geht notwendig mit der Bildung einher. Um musikalische Bildung aber ging es Guido von Arezzo in erster Linie. Und die Vervollkommnung der Neumannschrift war nur ein Mittel dazu. Musik sollte nicht nur die Sinne angenehm unterhalten, sie sollte ein rationaler, vernunftgemäßer, geistiger Genuss sein. Dennoch wird es in der Musik immer Dinge geben, die sich unserer Ratio entziehen, sodass wir sie nicht durch einfache Regeln oder mathematische Proportionen beschreiben können. Denn, so meint Guido, diese Kunst nimmt, was die Anordnung der Tonstufen betrifft, ständig neue Gestalten an, in einer vernunftgemäßen, rationalen Mannigfaltigkeit. Und wenn wir diese Rationalität oft auch nicht begreifen, so muss man doch glauben, dass das rational ist, was dem Geist, in dem Vernunft wohnt, Freude macht. Aber wie die musikalische Schriftlichkeit einen Keil in die musikalische Praxis trieb, die vorher insgesamt als irrational galt und jetzt in einen rationalen und einen irrationalen Teil, in zentrale und periphere Toneigenschaften aufgespalten wurde, so trennte sie auch die Musiker und die Musikliebhaber in solche, die Noten lesen können und die musikalischen Analphabeten. Die Musiker, die keine Noten lesen konnten und nur nach dem Gehör musizierten, nannte Guido Cantores, was man wohl am passendsten mit Musikanten übersetzt. Im Unterschied zu den wirklichen Musici, die Noten lesen können und über die rationalen Grundlagen des Tonsystems und der Metrik Bescheid wissen. Von Guido ist ein Gedicht überliefert, worin er seine Lehre in trochäischen Versen zusammengefasst hat. Es beginnt mit den Worten Musicorum et cantorum magna est distantia. Und man könnte es ungefähr so übersetzen: Musiker und Musikanten trennt ein großer Unterschied. Diese singen, jene wissen, was Musik zusammenfügt. Und die tun, was sie nicht wissen, sind nicht besser als das Vieh. Wenn das strahlend hohe C allein schon einen Preis verdient, dann besiegt der Schrei des Esels den Gesang der Nachtigall. Dem, was sie fürs Wesen halten, spricht die Logik Wesen ab. Quare eis esse suum tollit dialectica. In letzter Konsequenz heißt das, die Musik ist gar nicht, wie die Leute meinen, schöner Klang. Sie ist überhaupt nichts Hörbares. Die wahre Musik ist etwas Geistiges. Ein Netz rationaler Beziehungen von Tonhöhen und Tondauern, von dem die hörbare Aufführung, das Singen und Spielen, nicht anders als die sichtbare Notation nur ein Zeichen ist. Wenn ein Pianist die Hammerklaviersonate von Ludwig van Beethoven spielt, dann sind wir imstande, seine Aufführung zu kritisieren, nicht nur im Vergleich mit anderen Aufführungen, sondern im Vergleich mit der Idee dieses Kunstwerks selbst, die uns aufgeht, wenn wir die Noten studieren. Aber von Guido bis zu Beethoven war es ein weiter Weg. Und für Guidos Zeitgenossen war kein Bach, kein Haydn, kein Mozart in Sicht, der sie über die Reduktion des Wesens der Musik auf den Notentext hätte trösten können. Zur Zeit Guidos begann ein Instrument allmählich seinen Einzug in die Kirche zu halten, das tatsächlich nur die Tonhöhen und die Tondauern einer Melodie wiedergeben kann, die Orgel. An der Karriere, die die Orgel gemacht hat, wird die Seltsamkeit unserer Musikgeschichte besonders deutlich. Dass ein mechanisches Spielzeug, ein seelenloser Musikautomat, den die Griechen und Römer auf ihren Jahrmärkten und im Zirkus bestaunten und belächelten, zur Königin der Instrumente hat werden können, das zeigt, wie die Musiker es verstanden, aus der Not eine Tugend und aus einem Material, das auf Tonhöhen und Tondauern beschränkt war, Musik zu machen, mindestens so fesselnd wie die der lebendigen Stimme. So betrachtet erscheint die Kompositionsgeschichte in den Jahrhunderten nach Guido als Kompensation eines Verlustes, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits versuchten die Musiker, allein mit der Disposition der Tonhöhen und Tondauern einen Beziehungsreichtum zu schaffen, der den Reichtum der mündlich überlieferten Musik übertraf. Dabei muss die kunstvolle Musik aber in Gefahr geraten, zu einer Musik für Musiker zu werden, zu einer bloßen Spezialität für Eingeweihte. Andererseits mussten die Musiker deshalb immer wieder versuchen, die verloren gegangene Einheit der Musik und des Musikpublikums wiederzugewinnen, unter den Bedingungen der musikalischen Schriftkultur, mit Hilfe einer artifiziellen Unmittelbarkeit, einer kunstvollen Schlichtheit. Diese beiden gegenstrebigen Tendenzen schufen das Spannungsfeld, das die Musikgeschichte bis heute in Gang gehalten hat. Die erste Tendenz führte die Musiker zur Entwicklung und Pflege der Mehrstimmigkeit. Nun ist die Mehrstimmigkeit an sich nichts Besonderes an der europäischen Musik, ebenso wenig wie die Existenz einer Notenschrift. Der Parallelgesang in Quinten, Quarten, aber auch Sekunden wird in vielen Musikkulturen als besonders prächtig empfunden. Auch der Bordun, also die Begleitung eines Gesanges durch einen Halteton und eventuell auch dessen Quinte, ist auf der ganzen Welt verbreitet. Aber alle diese Ausprägungen der Mehrstimmigkeit fügen dem Sinn der Melodie nichts Neues hinzu. Der Parallelgesang macht die melodische Linie zu einem prächtigen Band. Der Bordun macht die Funktion der einzelnen Töne in Bezug auf den Grundton, ihre Spannung und Lösung, die die Musizierenden ohnehin empfinden, auch akustisch wahrnehmbar. Die europäische Mehrstimmigkeit dagegen fügt der sinnvollen Tonfolge einer Melodie eine Folge von Zusammenklängen hinzu, die ihre eigene Logik hat, einen neuen musikalischen Sinn ergibt. Sie verhält sich zu den traditionellen, improvisierten Arten des mehrstimmigen Musizierens wie ein Gemälde zu einer kolorierten Zeichnung. Wenn ein Kind die Sonne auf einem Bild gelb, die Wipfel der Bäume grün und die Dachziegel rot ausmalt, dann fügt es der Zeichnung nichts wesentlich Neues hinzu. Aber bei einem richtigen Gemälde haben die Farben ihren eigenen Sinn und ihre Logik, die der Logik der Zeichnung folgen, ihr aber auch widersprechen kann. Die Regeln des Kontrapunkts, die sich im Laufe des 14. Jahrhunderts etablierten und von denen einige auch für die dur-moll-tonale Musik immer gültig geblieben sind, lassen sich am besten verstehen, wenn man sie negativ auffasst, als Vorsichtsmaßregeln, die den Rückfall in die traditionelle Hörweise der improvisierten Mehrstimmigkeit verhüten sollen. Ganz ähnlich wie die von Arnold Schönberg formulierten Regeln der Zwölftonmusik in erster Linie den Hörer daran hindern sollen, die Töne, wie er es gewohnt ist, auf ein tonales Zentrum, auf einen Grundton zu beziehen. Darum verbieten die Regeln des Kontrapunkts parallele Quinten und Oktaven, lassen aber mehrere Terzen und Sechsten hintereinander zu, denn diese wechseln ja bei der Parallelführung normalerweise ihre Größe, sodass einer großen Terz die kleine, der kleinen Terz die große folgt. Darum verbieten aber auch einige Traktate aus der Zeit um 1400, denselben Ton in der Gegenstimme zweimal hintereinander zu verwenden, denn das würde an die Haltetontechnik, den Bordun, erinnern. Das wichtigste Mittel jedoch, die Unabhängigkeit der harmonischen Dimension, die Logik der Zusammenklänge als eine durchgängige Schicht des musikalischen Sinnes aufrechtzuerhalten, ist die Gegenbewegung. Wenn die eine Stimme fällt, soll die andere steigen. Diese Logik selbst beruht, wie die Logik der Melodie, auf einem Wechsel von Spannung und Entspannung. Ein Spannungsgefälle wurde geschaffen, indem man die Zusammenklänge in drei Gruppen einteilte. In die perfekten Konsonanzen, Einklang, Oktave und Quinte, die imperfekten Konsonanzen, die groß und klein sein können, Terz und Sechste, und die Dissonanzen, also die Sekunden, Quarten und Septimen. Die Dissonanzen sind die Klänge mit der größten, die perfekten Konsonanzen dagegen die Klänge mit der geringsten Spannung. Darum sollte eine Komposition mit einer perfekten Konsonanz beginnen und schließen. Der perfekten Schlusskonsonanz aber sollte stets eine imperfekte Konsonanz, also eine Terz oder Sechste, vorangehen. Die imperfekte Konsonanz, die zum Schluss führt, die Penultima, wie man damals sagte, oder der vorletzte Klang, kann nun seinerseits durch eine Dissonanz angekündigt werden, die sich durch eine leichte zeitliche Verschiebung der beiden Stimmen gegeneinander ergibt. Die eine Stimme bleibt zu lange auf einem Ton liegen und wird durch die Bewegung der anderen Stimme dissonant gemacht. Diese Dissonanz, die immer auf eine relativ betonte Zeit fällt, heißt Synkopen- oder Vorhaltsdissonanz, und sie wird aufgelöst, indem die dissonierende Stimme eine Tonstufe abwärts steigt. Hier hören Sie nun zwei Beispiele von parallelen Sechsten, die sich in die Oktave auflösen. Jetzt bleibt die Oberstimme auf dem ersten Ton hängen. Der erwartete konsonante Ton wird auf der betonten Zeit vorenthalten und erst auf der unbetonten nachgeliefert. In diesen beiden Beispielen war die Sechst, die sich in die Oktav auflöste, groß, sodass eine der beiden Stimmen, im ersten Beispiel die Oberstimme, im zweiten die Unterstimme, die Oktave mit einem Halbtonschritt erreichte. Dieses Streben der großen Sechst nach der Oktave empfand man als so stark, dass die Sänger eine kleine Sechst, die dem perfekten Schlussklang vorausgeht, falsch, das heißt einen Halbton zu hoch intonierten, um sie in eine große Sechst umzuwandeln. Falsche Musik, falscher Musiker, hieß diese künstliche Verschiebung oder Umfärbung einer Tonstufe. Hier haben wir den Ursprung des Leittons und der Chromatik. Eine solche Schlussbildung, die der Interpunktion in der Sprache Punkt und Komma entspricht, nannte man eine Klausel. Sie bestand zunächst aus zwei Teilen, der Pain Ultima, dem vorletzten Klang, einer Terz, Sechst oder Dezime, und dem Schlussklang, Einklang, Quinte und Oktave. Die Klausel ist die Vorläuferin der Kadenz, die dann später in der Dur-Moll-tonalen Musik als das Muster einer sinnvollen harmonischen Fortschreitung diente. Die beiden Gerüststimmen der Klausel konnten mit zusätzlichen Stimmen angereichert werden. Und sie konnten auf allerlei Weise verziert werden. Hören Sie diesen Kontrapunkt von Josquin des Prez und achten Sie auf die Klauseln zum 5., 9. und 17. Takt. In der ersten und letzten Klausel kommt Josquin ohne Dissonanzen aus. In der Klausel vom 8. zum 9. Takt verwendet er eine verzierte Form der Synkopendissonanz. Sonst kommen Dissonanzen nur im Durchgang vor, sie sind unbetont und kürzer als die vorangegangene oder folgende Note, fallen also nicht ins Ohr. Die meisten von Ihnen werden gemerkt haben, dass es sich hier nicht um einen simplen zweistimmigen Kontrapunkt handelt. Vielmehr singen beide Stimmen dasselbe, nur singt die eine Stimme doppelt so schnell wie die andere. Darum schrieb Josquin auch nur eine Stimme auf und fügte als Gebrauchsanweisung oder Kanon ein zweites Mensurzeichen hinzu, sowie ein spezielles Zeichen an der Stelle, wo die langsamere Stimme den Gesang abbrechen muss, weil die schnellere bereits ans Ziel gekommen ist. Ein Musikstück, von dem eine oder mehrere Stimmen nicht notiert sind, sondern nach einer willkürlich festgesetzten Regel aus einer notierten Stimme abgeleitet werden, heißt nach dieser Regel auch selber ein Kanon. Ein Kanon wie dieser hier zeugt von einer solchen Beherrschung der musikalischen Zeit, wie sie nur in einer Schriftkultur möglich ist. Er findet sich mit zwei anderen von derselben Art in der Messe L'Homme armé, Super Voces Musicales, die Josquin gegen Ende des 15. Jahrhunderts schrieb. Es ist der Mittelteil des Hosanna, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, Benedictus qui venet in nomine Domini. Hier versucht die Musik gleichsam, sich an sich selber festzumachen, sich ihrer Richtigkeit zu versichern, indem sie drei Regeln auf einmal genügt. Den Regeln der Melodiebildung, des Kontrapunkts und der mechanischen Regel des Kanons, dass die eine Stimme doppelt so schnell singt wie die andere. Doch schon im späteren Schaffen Josquins lässt sich beobachten, wie die Musik ihr Ziel immer mehr darin sieht, den Gehalt und den Inhalt des vertonten Textes mit ihren Mitteln wiederzugeben. Durch die Nachahmung des Tonfalls der gesprochenen Sprache und durch die Nachahmung der Bilder, die im Gedicht vorkommen. Ein stimmungsvolles Beispiel dafür ist die vierstimmige Chanson La Nuit froide et sombre von Orlando di Lasso, die 1576 im Druck erschien. Das Gedicht ist von Joaquin du Bellay. In diesem schlichten Gedicht wird die dunkle Nacht dem hellen Tag gegenübergestellt. Erst der Wechsel dieser beiden Prinzipien, so scheint das Gedicht anzudeuten, bringt die Welt ständig neu hervor. La nuit froide et sombre, couvrant d'obscure ombre la terre et les cieux, aussi doux que miel fait couler du ciel le sommeil aux yeux. Puis le jour suivant, au labeur duisant, sa lueur expose, et d'un teint d'hiver, ce grand univers tapisse et compose. In der Chanson Orlandos kann man gleichsam hören, wie der Schatten alles überdeckt. Der Ton des Soprans wird von einem dissonanten Ton des Alts überdeckt. Wie die Dunkelheit vom Erdboden zum Himmel aufsteigt, wie der Schlaf vom Himmel tröpfelt und alles ganz leise wird. Die Klausel am Ende der ersten Strophe wird nur von zwei Stimmen zu Ende geführt. Und der grelle, aufgeregte Tag wird durch kürzere Notenwörter ausgedrückt und durch Klauseln, die sich geradezu überstürzen und auf verschiedenen Stufen wiederholen. Das nächste Beispiel ist wieder französisch. Es ist ungefähr 100 Jahre später entstanden und wenn man es hört, ahnt man den Umschwung, der in der Musik und in der Musikanschauung in diesen 100 Jahren stattgefunden hatte. Es stammt aus dem Prolog der Oper Alceste von Jean-Baptiste Lully. Das Bühnenbild des Prologs zeigt den Tuileriengarten mit dem Tuilerienpalast, der inzwischen niedergerissen ist, im Hintergrund. Und es ist die Nymphe dieses Parks, La Nymphe des Tuileries, die das Lied anstimmt. Ihr Lied wird durch ein kurzes Ritornell im Triosatz, zwei Violinen und Bass, eingeleitet. Sie selbst wird nur vom Generalbass begleitet. Man versteht jedes Wort, das sie singt, anders als bei Orlando di Lasso. Der Rhythmus der Melodie gleicht sich dem Rhythmus der Verse an. Und die Melodie ist so einfach, dass man sie sofort behält und mitsingen kann. Sie besteht fast nur aus Tonleiterfragmenten und gebrochenen Akkorden, also dem gewissermaßen natürlichen Rohmaterial der Musik. Und Lullys Kunst scheint sich damit zu begnügen, die allzu große Regelmäßigkeit hier und dort zu stören. Um das Verhältnis von Kunst und Musik geht es auch im Text dieses Liedes. Es ist eine Ästhetik des Parks. Kunst im Einklang mit der Natur dient dem Liebesgott an diesem bezaubernden Ort. L'art d'accord avec la nature sert l'amour dans ces lieux charmants. Im Grunde ist es eine Anti-Ästhetik. Der Park ist nicht zum Begaffen da. Er ist am schönsten für die, die ihn kaum wahrnehmen, weil sie nur Augen füreinander haben. Aber was für den Park gilt, das galt damals in Frankreich auch für die Musik und ihre Stellung in der Oper. Man war der Meinung, dass Musik dann am stärksten wirke, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sondern das Geschehen auf der Bühne eindringlicher macht. Darum war man allergisch gegen die italienische Musik, die Virtuosität ihrer Musiker und die Kunstfertigkeit ihrer Komponisten. Aber hören Sie jetzt das Lied der Nymphe der Tuilerien. Die dienende Rolle, die man in Frankreich der Opernmusik zudachte, trug paradoxerweise zur Emanzipation der Instrumentalmusik bei. In der Schule der Oper hat, wie bereits Jean-Jacques Rousseau feststellte, die Instrumentalmusik gelernt, ohne Worte zu sprechen, indem die Musik als ein tönendes Bühnenbild Erdbeben, Schiffbrüche, Gewitter, aber auch die Stille der Nacht darstellte, erwarb sie die technischen Mittel, um zum tönenden Ausdruck der Innerlichkeit zu werden, wie Hegel sie später nannte. Ein wichtiges Hilfsmittel dazu war die später viel gelästerte Gleichnisarie, worin der Held seine Lage etwa mit der Lage eines Schiffleins verglich, das dem Toben der Elemente hilflos ausgesetzt ist. Für solche Darstellungen stellten die peripheren Toneigenschaften sich als ungemein nützlich heraus, vor allem die Schattierungen der Klangfarbe und der Lautstärke. Was vorher Sache der Aufführung war, wurde jetzt zur Sache der Komposition. Die Oboen und Flöten verdoppelten nicht mehr die Violinen, sondern bekamen ihre eigenen Stimmen und die Klarinette fand ihren festen Platz im Orchester. Ein Meister in der Ausnutzung der Klangfarben war Christoph Willibald Gluck. Hören Sie, wie er es fertig brachte, in der Oper Iphigenie in Aulis einen einzigen Oboenton einen Moment lang zum Träger der Handlung werden zu lassen. Gluck gelingt es, weil er das Publikum dahin bringt, einen hohen Oboenton als Chiffre eines bestimmten Affekts, der Elternliebe nämlich, zu erkennen. Also des natürlichen Triebes, seine Kinder zu schützen und sich notfalls für sie aufzuopfern. Agamemnon ist zum Heerführer der Griechen im Krieg gegen Troja bestellt worden. Aber die Göttin Artemis widersetzt sich der Ausfahrt der Griechen aus dem Hafen Aulis und ist, so sagen die Orakelpriester, nur zu besänftigen, wenn die Griechen ihr Iphigenie, die Tochter Agamemnons, zum Opfer bringen. Agamemnons Herz ist gespalten zwischen dem politischen Ehrgeiz und der Furcht vor dem tobenden Volk auf der einen Seite und der natürlichen Vaterliebe auf der anderen. Endlich siegt die Liebe zu seinem Kind. Ein Orakel muss immer erst interpretiert werden, so sagt er sich, aber die Stimme der Natur ist unzweideutig. Bei diesen Worten nun, le cri plaintif de la nature, das Klagerufen der Natur, ertönt ein Seufzen der Oboe über der Streicherbegleitung, es wiederholt sich jeden zweiten Takt auf einer höheren Tonstufe und springt am Ende zur Kadenz herab. Schon in den Opern Lullys und Rameaus wurden Oboen und Flöten zur Darstellung des einfachen Lebens, der naiven Natur, im Unterschied zur städtischen Kultur, benutzt. Die Verbindung von Naturinstinkt und Oboenklang, wie sie vom Text dieser Stelle nahegelegt wird, konnte dem Publikum also ohne weiteres einleuchten. Das mit eigener Hand zum Altar als Opfer er ihr führen soll. Sein Kind, sein liebes Kind, das so zart und ihm so teuer, kann die Göttin nein, ich gehorche nie solchen großen Befehl. Nein, ich gehorche nie solchen großen Befehl. Ich hör in der Seele tönen, das Klagerufen der Natur. Sie spricht zu meinem Herzen und ihre Sprache dünkt mich sicher als des Orakels Schreckenswort, als des Orakels Schreckenswort. Nein, ich gehorche nicht solchen grausen Befehl. Nein, ich gehorche nicht solchen grausen Befehl. Zweiter Akt. Achilles, der mit Iphigenie verlobt ist, hat erfahren, dass seine Hochzeit mit ihr, die angeblich in Aulis stattfinden sollte, nur ein Vorwand war, Iphigenie hierher und in den Opfertod zu locken. Er macht seiner Empörung Agamemnon gegenüber Luft. Wie er abgeht, ist Agamemnon so beleidigt, dass sein Entschluss feststeht. Iphigenie muss geopfert werden, schon um Achilles in seine Grenzen zu verweisen. Du entscheidest ihr Los, ruft der Achill wütend nach. Dein übermütiges Drohen beschleunigt den Streich, der auf sie falle. Aber da ertönt ein einziger Ton der Oboe und sein Trotz schmilzt dahin. Du entscheidest ihr Los, dein übermütiges Drohen beschleunigt den Streich, der auf sie falle. Jetzt ist ihr Schicksal erst bestimmt. Ihr Waffen her! Weh mir, welch eine Kinder! Soll die Tochter ich opfern, die blutend sterben soll? Die Tochter, die so oft an meiner Brust geruht, es zerreißt mein Leben. Nein, nein, sie lebe. Auch unser nächstes Beispiel scheint vom Tod zu sprechen. Der Rhythmus ist der eines Trauermarschs. Es ist das Prälude Nummer 9 in E-Dur von Frédéric Chopin. Erstaunlich ist an diesem Stück vor allem, dass seine starke gefühlsmäßige Wirkung auf einer so durchsichtigen, rationalen Konstruktion beruht. Es ist wie auf einem Reißbrett entworfen, drei Abschnitte zu jeweils vier Takten. Bis auf den Quartfall im achten Takt, dem Höhepunkt des Stückes, bewegt sich die Melodie nur schrittweise in verschiedenen Arten der Quarte auf- und abwärts. Sie beginnt bei der fünften Stufe der Tonart, also dem H, und erhebt sich zur Oktave E, dann steigt sie bis zum Ende des ersten Teils wieder zum H hinab. Die Quarte, die sie dabei zurücklegt, hat ihren Halbtonschritt oben, H, Cis, Dis, E. Wenn die Melodie im zweiten Teil wieder den Anstieg beginnt, benutzt sie die Quartenart, die den Halbtonschritt unten hat, H, C, D, E. Auf dem E angelangt, setzt sie ihren Aufstieg fort und durchmisst eine Quarte, die sowohl unten wie oben einen Halbtonschritt hat, die verminderte Quarte E, F, G, Ass. Nach ihrem Absprung vom Ass zum S kehrt sie schrittweise zum Ausgangston H zurück. Der erste Schritt ist der Ganzton S des, der zweite der diatonische Halbton des C. Mit ihm kommt die Modulation nach Astur ans Ziel. Der dritte aber ist der chromatische Halbton C Cis. Ein chromatischer Halbton ist jedoch nicht eigentlich ein Schritt, sondern, wie der Name andeutet, eine Umfärbung derselben Tonstufe, hier der Terz des As-Dur-Dreiklangs in die Terz des As-Moll-Dreiklangs. Der Bass greift diese Terz auf, während der As-Moll-Akkord in der rechten Hand sich durch den Aufstieg des As um einen Halbton in denjenigen Akkord verwandelt, dem in der Dur-Moll-Tonalität die Rolle der Penultima, des vorletzten Klanges einer Kadenz, zufällt. Dem Dominant-Septimen-Akkord über dem Cis, der sich, erwartungsgemäß, in den Fes-Dur-Akkord auflöst. Mit dem Einsatz dieses Akkords zu Beginn des neunten Taktes wird der erste Takt des Stückes wiederholt. Der Pianist spielt auf denselben Tasten wie im ersten Takt. Und wir sind einigermaßen erstaunt, uns sobald nach dieser dramatischen Modulation von E-Dur ins ferne As-Dur am Ausgangspunkt der Wanderung wiederzufinden. Aber es ist Betrug. Wir sind nicht etwa im Laufe eines halben Taktes von As-Dur nach E-Dur zurückgekehrt, sondern wir sind in derselben Richtung weitermarschiert. Das E-Dur, in dem Chopin den letzten Abschnitt notiert, ist in Wirklichkeit ein Fes-Dur. Der Fachausdruck dafür ist enharmonische Verwechslung. Es gibt, so scheint Chopin anzudeuten, keine Rückkehr in der Zeit. Das Vergangene ist immer nur in unserer Erinnerung gegenwärtig, das heißt, es ist automatisch etwas anderes als die ehemalige Gegenwart. Oder, um mit Marcel Proust zu sprechen, die wiedergefundene Zeit ist und ist nicht dieselbe wie die verlorene Zeit. Und wie bei Proust scheint auch hier die Gegenwart in ihre Wahrheit erst dann zu gelangen, wenn sie zur vergegenwärtigten Vergangenheit geworden ist. Das jedenfalls scheint der triumphale Gestus des letzten Teils zu besagen, der nur einen Quartaufstieg, keinen Abstieg enthält und der Piano beginnt und sich zum Fortissimo steigert. Hören Sie nun das Prälude Nummer 9 in E-Dur von Frédéric Chopin, gespielt von Claudio Arrau. Die tonale Geschlossenheit dieses Präludes ist bloßer Schein. Es endet in einer Tonart, die 12 Quinten von der Anfangstonart entfernt ist. Die rasche Wanderung durch die Tonarten war nur möglich, weil Chopin im modulierenden Mittelteil die Terzverwandtschaft der Tonarten ausnutzte. E-Dur ist über seine Moll-Variante E-Moll mit C-Dur verwandt, C-Dur wiederum über C-Moll mit As-Dur und As-Dur über As-Moll mit Fes-Dur, das mit E-Dur enharmonisch verwechselt wird. Hören Sie nun unser letztes Beispiel, in dem nicht nur der Schein der tonalen Geschlossenheit aufgegeben ist, sondern das Ordnungsprinzip der Tonalität überhaupt. Die Töne beziehen sich nicht mehr auf einen Grundton, sondern sie treten zu Konstellationen zusammen, die einander fast immer zur Gesamtzahl der 12 Töne in der Oktave ergänzen und sich, ganz nach der Anweisung Guidos, durch Umkehrung, Krebs oder Verschiebung im Tonraum variiert, als Akkorde oder als melodische Linien wiederholen. Der Komponist hat die Gleichberechtigung der Töne, die sich nicht einem Grundton unterordnen, sondern frei sich zueinander gesellen, zusätzlich dadurch unterstrichen, dass er zu jedem Ton oder Tongruppe eine besondere Anweisung gibt, wie er hervorgebracht werden soll, mit oder ohne Dämpfer, am Steg, am Griffbrett, als Flageolett, als Pizzicato. Auch die Lautstärkegrade sind genauestens vorgeschrieben. Die Integration der peripheren Toneigenschaften Klangfarbe und Lautstärke in die Komposition ist hier so weit getrieben, wie es die schriftliche Aufzeichnung überhaupt zulässt. Es sind drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier, die Anton Webern im Jahre 1914 schrieb. So kurz sie sind oder gerade weil sie so kurz sind, ist es unmöglich, diese Stücke beim ersten Hören mitzubekommen. Wenn man die beiden Pausen, die die drei Stücke voneinander trennen, unterscheiden kann von den Pausen, die innerhalb der Stücke die einzelnen Gästen voneinander trennen, kann man schon froh sein. Aber niemand, der ein Ohr für Dichtung hat, ist enttäuscht, wenn er ein Gedicht von Hölderlin, von Mallarmé oder Paul Celan nicht gleich beim ersten Hören versteht. Er wird vielmehr beim ersten Hören merken, dass in dem Gedicht etwas steckt, um dessen Willen es sich lohnt, es immer wieder zu lesen und auswendig zu lernen, so dass sich der Reichtum der Sinnbezüge darin allmählich erschließt. Und so erfasst man auch diese Musik nicht anders als den Kanon von Josquin, die Chanson von Orlando oder eine Fuge von Johann Sebastian Bach, eigentlich erst richtig, indem man sie selber musiziert oder zumindest die Noten vor Augen hat, um die Fülle der Beziehungen, die den Tönen ihre Richtigkeit gibt, zu erfahren. Die Aufhebung der Tonalität erschwert allerdings den Schein des unmittelbaren Verständnisses. Dafür aber eröffnet sie der Musik einen riesigen Bereich unerhörter Klänge, von denen Webern in diesen drei Stücken ein paar zum Tönen bringt und ihnen scheu und fast erschrocken nachhört. Sie hörten die erste Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Was ist Musik? Von Dr. Michael Zimmermann. Das Thema der zweiten Kollegstunde, was ist Musikgeschichte? Von Professor Dr. Karl Dahlhaus.